Ich lade dich ein zu einer Heilreise für deine Zähne. Nimm einen tiefen Atemzug bis in deinen Bauch hinein und atme wieder aus. Und jetzt nimmst du nochmal einen tiefen Atemzug und beim Ausatmen gibst du ein nach außen ab. Und nun atme ein drittes Mal tief ein und mit einem aus. Nun lade ich dich ein, dir vorzustellen, dass du dich auf einer großen Wiese befindest und einen Spaziergang machst. Barfuß läufst du über die Wiese und nimmst wahr, was unter deinen Füßen ist. Spüre jeden einzelnen Grashalm und atme tief weiter. Stelle dir vor, wie du bei jedem Schritt den Boden unter deinen Füßen spürst. Und stelle dir vor, wie aus deinen Füßen Wurzeln nach unten in die Erde wachsen. Verwurzle dich mit der Erde und spüre die Energie, die von dort in deinen Körper eindringt. Spüre, wie sich diese Energie ausbreitet mit jedem Schritt, den du über diese Wiese gehst. Stelle dir vor, dass diese Energie wie eine Lichtsäule deine Wirbelsäule entlang klettert, bis in deinen Kopf, zwischen deinen Augen hindurch, nach ganz oben an deinen Scheitel. Und darüber hinaus wächst diese Lichtsäule immer höher und höher und verbindet dich mit deinem höheren Selbst. Spüre, wie du verbunden bist. Wie du als menschliches Wesen auf dieser Erde hier verwurzelt bist, aber auch mit der geistigen Welt in Verbindung stehst und darüber mit deinem höheren Selbst und deiner Seele. Stelle dir vor, wie alle wichtigen Informationen, die du benötigst, um gesund zu sein, in dich hineinfließen, ganz automatisch, ohne dass du dich anstrengen musst. So wie du atmest, ein und aus, so kommen die Informationen, die dich nähren und heilen, in dich hinein. Öffne dich dafür. mache dich ganz weit auf und lass es zu, dass diese Informationen hineinfließen. Einfach so. Und stelle dir vor, dass diese Lichtsäule, die die Energie nach oben getragen hat, auch den umgekehrten Weg von oben über deinen Scheitel und deine Wirbelsäule Energie nach unten trägt und auf diesem Weg alles das, was du nicht mehr brauchst, die Energien, die du loslassen kannst und willst, entlang dieser Lichtsäule nach unten in den Boden abfließen. Und alles das, was du und dein Körper nicht mehr brauchen, in Mutter Erde abgegeben wird. Stelle dir vor, wie dieses Auf- und Abfließen ein permanentes Fließen ist. Ein Energiefluss, der alles, was du brauchst, zu dir trägt und alles, was du nicht mehr brauchst, wieder hinaus befördert. Es ist ein Kommen und ein Gehen, ein ständiger Fluss, so wie dein Leben. Und nun stelle dir vor, dass auch deine Zähne verwurzelt sind in dir und dass auch in ihnen, wie in dir, ein ständiger Fluss stattfindet. Ein Energiefluss von oben nach unten und von unten nach oben und dass dadurch immer wieder neue Energie in deinen Zahn hinein fließt und ihn nährt und ihm alles gibt, was er braucht. Und umgekehrt alles das, was er an Energie nicht mehr braucht, nach unten abfließen darf. Lass es zu. Öffne dich. Lass es zu, dass du es loslässt. Und andererseits lass es zu, dass du von oben aufnimmst. Ein ständiger Fluss an Energie, wie beim Atmen. Ein und aus, ganz automatisch. Ohne dass du dich anstrengen musst. Es passiert einfach. Du musst es nur zulassen. Alles geht seinen Weg. Alles ist da. Lass es zu. Und spüre. Nimm wahr, wie es sich anfühlt, Vielleicht fühlt es sich wie ein Kribbeln an. Vielleicht wie Wärme. Vielleicht auch wie ein Druck. Spüre hinein. Und nimm einfach nur wahr. Einfach nur wahr. Und genieße. Genieße es. Und fühle in deinen Zahn hinein. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit an die Stellen oder die Stelle, die deine Aufmerksamkeit besonders braucht oder brauchen. Und lass es fließen, einfach fließen, von oben nach unten und von unten nach oben. Und stelle dir dabei immer wieder vor, wie du über die Wiese läufst. Und unter deinen Füßen jeden Grashalm wahrnimmst. Jeden einzelnen Grashalm. Und stelle dir immer wieder vor, wie diese Lichtsäule deine Wirbelsäule entlang nach oben läuft, über deinen Scheitel hinaus, nach oben, bis ins Universum. Und spüre diese Verbundenheit. Und so wie du verbunden bist, so ist dein Zahn verbunden. Wie im Außen, so im Innen. Wie im Kleinen, so im Großen. Wie im Makrokosmos, so im Mikrokosmos. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist eins. Genieße diesen Fluss. Und spüre. Sei einfach da und spüre. Nimm dir die Zeit für dich. Für dich. Und deine Zähne. Denn alles ist eins und miteinander verbunden. Du bist ein Zahn. Und ein Zahn ist du. Spüre auch diesen Fluss. Atems, wie es reinfließt und rausfließt. Du nimmst auf und lässt los. Das ist der Fluss des Lebens. Gib dich dem Fluss des Lebens hin. Und entspanne. Du musst nichts tun. Du musst es nur zulassen. Und fühlen. Und jetzt nimmst du nochmal 3 tiefe Atemzüge. Und nun spürst du deine Füße wieder. Nimm sie wahr. Und atme noch einmal ganz tief. Und jetzt zähle ich von 3 rückwärts bis zur 1. Und bei 1 angekommen, öffnest du deine Augen und bist fit und wach und voller Energie. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zurück. Und jetzt wird sich gestreckt. Und gereckt und die Füße werden geschüttelt und die Arme geschüttelt. Und ja, jetzt bist du voller Energie und wieder da und hast dich und deinen Zahn und deine ganzen Zähne aufgefüllt mit Energie, die du jetzt brauchst, um wieder in den Alltag durchzustarten und ja, für immer heil zu bleiben. Alles Liebe.